Um ein Volk aus den Klammern dieses verheerenden Lasters herauszulösen, dann hat unsere europäisch-bürgerliche Welt dafür nichts anderes als ein nichtssagendes Glotzen und Kopfschütteln, ein überlegenes Lächerlichfinden, das sich bei dieser lächerlichsten Gesellschaft besonders gut macht. Wenn aber alles nichts nutzt und dem erhabenen, unantastbaren Schlendrian an irgendeiner Stelle der Welt dennoch entgegengetreten wird und gar mit Erfolg, dann muss, wie gesagt, wenigstens dieser angezweifelt und heruntergehetzt werden, wobei man sich nicht einmal scheut, bürgerlich-moralische Gesichtspunkte gegen einen Kampf ins Treffen zu bringen, der mit der größten Unmoral aufzuräumen versucht. Nein, darüber sollten wir uns alle gar keiner Täuschung hingeben. Unser derzeitiges Bürgertum ist für jede erhabene Aufgabe der Menschheit bereits wertlos geworden, einfach weil es qualitätslos zu schlecht ist. Und es ist zu schlecht, weniger aus meinetwegen gewollter Schlechtigkeit heraus, als vielmehr infolge einer unglaublichen Indolenz und allem, was aus ihr entspringt. Daher sind auch jene politischen Clubs, die unter dem Sammelbegriff bürgerlichen Parteien sich herumtreiben, schon längst nicht mehr anderes als Interessengemeinschaften bestimmter Berufsgruppen und Standesklassen und ihre erhabenste Aufgabe nur mehr die bestmögliche egoistische Interessenvertretung. Dass eine solche politisierende Bourgeoisie-Gilde zu allem aber eher taugt als zum Kampf, liegt auf der Hand. Besonders aber, wenn die Gegenseite nicht aus vorsichtigen Pfeffersäcken, sondern aus Proletariermassen besteht, die zum Äußersten aufgehetzt und zum Letzten entschlossen sind. Wenn wir als erste Aufgabe des Staates im Dienste und zum Wohle seines Volkstums die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der besten rassischen Elemente erkennen, so ist es natürlich, dass sich diese Sorgfalt nicht nur bis zur Geburt des jeweiligen kleinen jungen Volks- und Rassegenossen zu erstrecken hat, sondern dass sie aus dem jungen Sprössling auch ein wertvolles Glied für eine spätere Weitervermehrung erziehen muss. So wie im Allgemeinen die Voraussetzung geistiger Leistungsfähigkeit in der rassischen Qualität des gegebenen Menschenmaterials liegt, so muss auch im Einzelnen die Erziehung zuallererst die körperliche Gesundheit ins Auge fassen und fördern. Denn in der Masse genommen wird sich ein gesunder, kraftvoller Geist auch nur in einem gesunden und kraftvollen Körper finden. Die Tatsache, dass Genies manchmal körperlich wenig gut gebildet, ja sogar krank gewesen sind, hat nichts dagegen zu sagen. Hier handelt es sich um Ausnahmen, die wie überall die Regel nur bestätigen. Wenn ein Volk aber in seiner Masse aus körperlichen Degeneraten besteht, so wird sich aus diesem Sumpf nur höchst selten ein wirklich großer Geist erheben. Sein Wirken wird aber wohl in keinem Fall mehr ein großer Erfolg beschieden sein. Das heruntergekommene Pack wird ihn entweder überhaupt nicht verstehen oder es wird willensmäßig so geschwächt sein, dass es dem Höhenflug eines solchen Adlers nicht mehr zu folgen vermag. Der völkische Staat hat in dieser Erkenntnis seine gesamte Erziehungsarbeit in erster Linie nicht auf das Einpumpen bloßen Wissens einzustellen, sondern auf das Heranzüchten kerngesunder Körper. Erst in zweiter Linie kommt dann die Ausbildung der geistigen Fähigkeiten. Hier aber wieder an der Spitze die Entwicklung des Charakters, besonders die Förderung der Willens- und Entschlusskraft, verbunden mit der Erziehung zur Verantwortungsfreudigkeit und erst als letztes die wissenschaftliche Schulung. Der völkische Staat muss dabei von der Voraussetzung ausgehen, dass ein zwar wissenschaftlich wenig gebildeter, aber körperlich gesunder Mensch mit gutem, festem Charakter, erfüllt von Entschlussfreudigkeit und Willenskraft, für die Volksgemeinschaft wertvoller ist als ein geistreicher Schwächling.